willkommen zur zweiten Soundcheck-Stunde anlässlich von B.B. Kings 70. Geburtstag heute. Das war die B-Seite von seiner allerersten Single, die 1949 erschienen ist. When Your Baby Packs Up and Goes heißt die Nummer. Eine Eigenkomposition von B.B. King. Er war 24 Jahre alt. Bei seinen frühen Aufnahmen stand seine Gitarre noch nicht so im Vordergrund. Es gab reichlich Platz für Soli der Bläser oder des Pianisten. B.B. King mochte und mag nicht nur das Saxophonspiel eines Jazzers wie Lester Young, er versuchte sich selber auch kurz an der Klarinette und er meinte einmal, seine Vorliebe als Gitarrist in manche Töne so hereinzugleiten, käme vom Klarinettenspielen. Und weil er, so sagte er, nicht mit dem Bottleneck-Slide-Gitarre spielen konnte, entwickelte er halt sein charakteristisches Fingervibrato. Aber B.B. King hörte nicht nur Blues-Gitarristen zu. 1944 lernte er die Musik des Jazz-Gitarristen Charlie Christian kennen. In einer Kneipe gab es eine sogenannte Moviola. Das war so etwas wie eine Video-Jukebox. Man warf eine Münze ein und die Moviola spielte 4- bis 5-minütige Titel von Duke Ellington, Louis Jordan oder Harry James. Auf einem Bildschirm liefen wohl mehr oder weniger synchron dazu Kurzfilme mit den Musikern ab. Schließlich spielte in der Moviola auch Benny Goodman mit Lionel Hampton am Vibraphon und Charlie Christian Gitarre. Zwei Nummern gab es damals, 7 Come 11 und Solo Flight. Married one. just couldn't help myself. I was in love with a married woman, and I just couldn't help myself. But I don't go around breaking up families, and that's the reason why I left. She looked at me like she could kill me when I say that we were through. She looked at me like she could kill me when I said that we were through. I'm on the side next door in the building, and not the wrecking crew. There are so many women that are footloose and fancy free. There are so many single women that are footloose and fancy free. So why should I fool with a married woman who can't do a thing for me? Zwei noch heute von B.B. King sehr verehrte Gitarristenvorbilder. Charlie Christian beim Benny Goodman Orchester mit der Nummer Solo Flight, eine Version des Klassikers aus dem Jahr 41. Allerdings wohl nicht die, die B.B. King in der Kneipe mit Video Jukebox damals erlebt hatte. Und danach T-Bone Walker mit Description Blues aus dem Jahr 47. T-Bone Walker war nicht nur ein brillanter Showman, er beeinflusste etliche Gitarristen und auch B.B. Kings Gitarrenspiel, gerade in den frühen Jahren. Und etliche Gitarrenlicks, die zum Beispiel Markenzeichen Chuck Berrys waren, gehen eigentlich auf T-Bone Walker zurück. Aber T-Bone Walker hatte auch einige leicht schräge jazzige Läufe auf Lager, wie bei der Nummer gerade. Tatsächlich hatten er und Charlie Christian eine Weile mal, 1933, denselben Gitarrenlehrer. Und Christian und T-Bone Walker traten bei Tanzveranstaltungen auch gemeinsam auf. Hier ist ein Instrumental von B.B. King aus dem Jahr 57. Und da hören sich so manche Läufe von B.B. King ziemlich jazzig an. B.B. King mit House Rocker aus dem Jahr 1957. Neben Charlie Christian schätzt B.B. King auch heute noch einen weiteren Jazz-Gitarristen ganz besonders, Django Reinhardt. Mitte der 40er Jahre hätte B.B. King im Mississippi-Delta keine Django Reinhardt-Platten finden können, aber ein Freund aus Indianola hatte nach seiner Entlassung aus der Armee einige zerbrechliche Shellac-Platten von Django Reinhardt mit über den großen Teich zurückgebracht. Er hatte Reinhardts Musik in Paris gehört und wusste, dass die neuen Klänge King interessieren würden. Der B.B. King-Biograf Charles Sawyer schrieb immerhin noch Ende der 70er Jahre davon, dass B.B. King in privaten Momenten, wenn er nur für sich zum Spaß spielt oder übt, Django Reinhardt ziemlich ähnlich klingen kann. Love me tender. Love me, dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years till the end of B.B. Kings Version von Love Me Tender, der alten Elvis Presley Nummer, aufgenommen 1982. Und davor Django Reinhardt und Co. mit Sweet Chorus. Die musikalischen Vorlieben von B.B. King sind halt weit gestreut. Und um B.B. King geht's hier auch in der zweiten Soundcheck-Stunde vom Deutschlandradio in Köln. Schließlich feiert er heute am 16. September 1995 seinen 70. Geburtstag. Die Blues-Begeisterung junger weißer Fans und Musiker brachte für B.B. King schließlich Ende der 60er Jahre den Crossover-Erfolg. Die Tage, in denen er ausschließlich in schwarzen Clubs auftrat, waren vorbei. Mit dem streicherverzierten Moll-Blues The Thrill Is Gone kam er 1970 sogar in die Top 10 der Popcharts. B.B. King trat von nun an immer öfter in Jazzclubs auf, in Colleges oder in den Rocktheatern wie den beiden Fillmores in San Francisco oder New York. Schließlich kamen auch noch Luxushotels und auch ein Auftritt im selben Programm mit Frank Sinatra in Las Vegas hinzu. B.B. King empfindet aber auch bis heute eine Verpflichtung, etwas für Leute im Gefängnis zu tun. 1970 nahm er zum Beispiel im Cook County Jail eine tolle Live-Platte auf. Er spielte im berüchtigten Sing Sing-Gefängnis und in San Quentin. Nicht nur die Konzertorte änderten sich, auch das Klangkostüm seiner Platten. Auf den beiden 69er Alben Live and Well und Completely Well gab es knackige Rockrhythmen und bei der Nummer So Excited sogar Wawa-Gitarre, allerdings wohl nicht von B.B. King selber gespielt. Sein Gesang und Gitarrenspiel war aber auch in der neuen Umgebung einfach B.B. King. excited. I'm at peace with the world. All the time. B.B. King zusammen mit dem englischen Bluesvater Alexis Corner und drei Viertel von Humble Pie, Steve Marriott Mundharmonika, Greg Ridley Bass und Jerry Shirley Schlagzeug. Alexis Boogie, eingespielt im Juni 1971 in London. Auf der Platte B.B. King in London spielen diverse bekannte Rockleute mit. Ringo Starr, Peter Green, Dr. John und viele andere. Von Bo Diddley, Howlin' Wolf und Muddy Waters gab es damals auch Platten mit solchen London Sessions. Im Verhältnis zu B.B. Kings damals letzter Studioplatte Indianola Mississippi Seeds aus dem Jahr 70 war bei der London-Platte wieder mehr direktes Blues-Feeling im Spiel. Bei der Platte Indianola Mississippi Seeds wurde B.B. Kings zum Beispiel ziemlich in den Hintergrund gemixt und Schärfen in den hohen Lagen seiner Stimme wurden durch Drehen am Equalizer abgeschliffen. Bei den meisten Studioproduktionen der 70er Jahre, auch in den 80ern, war dann immer wieder das Bemühen spürbar, die Platten auch radiofreundlich klingen zu lassen. Soul und leichte Funk-Elemente waren zu hören. B.B. King nahm einen Song von Stevie Wonder auf und Ende der 70er Jahre machte er auch zwei Platten mit den Crusaders. Better Not Look Down war die Single-Auskopplung aus dem zweiten Album, Take It Home, aus dem Jahr 79. Faster than a speeding bullet. People living like Superman all day and all night. And I won't say if it's wrong or I won't say if it's right. I'm pretty fast myself. But I do have some advice to pass along right here in the words of this song. You better not look down if you want to keep on flying. Out of her body, she would look like a porcupine. And she asked me, B.B., do you think I've lived my life all wrong? And I said, the only advice I have to pass along is concealed in the course of this song. You better not look down if you want to keep on flying. Put the hammer down, keep it full speed ahead. You better not look back or you might just wind up crying. Sunrise one morning in London, England, and there was a very large Rolls Royce limousine pulling slowly along the street. And in that Rolls Royce was the Queen of England, looking tired, just got back from a party. And the Queen leaned out and she said, "Aren't you B.B. King?" She said, "Oh, B.B., sometimes it's so hard to pull things together. Could you tell me what you think I ought to do?" And I said, "You better not look down if you want to keep on flying. Put the hammer down, keep it full speed ahead. Better not look back or you might just wind up crying. You can keep it moving if you don't look down. You better not look down if you want to keep on flying. Put the hammer down, keep it full speed ahead. Better not look back or you might just wind up crying. ...1979 mal wieder eine Art B.B. King Rap mit den Crusaders, Better Not Look Down hieß das Stück. Die Studioplatten mochten Mainstream-Soul-Elemente oder Ähnliches bieten. Live klang B.B. Kings Musik weiterhin und eigentlich bis heute viel traditioneller, mit kleiner, ziemlich swingender Bläsergruppe und mit ausgiebig Gelegenheit zur Zwiesprache mit seiner Gitarre Lucille. Immerhin drei Live-Platten aus den 70er Jahren belegen das aufs Schönste. 1982, im selben Jahr, in dem die ziemlich schnulzige LP Love Me Tender erschien, tauchte B.B. King noch einmal eine ganze LP lang in die Blauzone zwischen Blues und Jazz. Einen Tag vor seinem 57. Geburtstag probte er mit dem Pianisten Lloyd Glenn im Studio die Nummer Make Love to Me. Take me in your arms and never let me go. Whisper to me softly while the moon is low. Hold me close and tell me what I want to know. Say it to me gently, let the sweet talks flow. Come a little closer. Kiss me once again before we say goodnight. Take me in your loving arms and squeeze me tight. Put me in a mood so I'll dream all night. Everybody's sleeping, so it's quite alright. Come a little closer, baby. Make love to me. And the little bridge goes. When you're near. So help me, dear. Chills run up and down my spine. Don't you know you love me so? Wanna be happy, tell you all mine. When I'm in your arms, you give my heart a treat. Everything about you is so doggone sweet. Every time we kiss, you make my life complete. Baby doll, you know you swept me off my feet. Now it's time to tell you, make love to me. I like that. B.B. King und Lloyd Glenn in einem New Yorker Studio 1982. Ein Probetake, der erst 10 Jahre später in einer 4-CD-Retrospektive veröffentlicht wurde. Noch einmal einen großen Crossover-Erfolg gab es für B.B. King bekanntlich 1988 durch die Zusammenarbeit mit U2 bei dem Song When Love Comes to Town. B.B. King machte dabei die Erfahrung, dass aufgrund des Videos junge Schwarze auf ihn zukamen und riefen: Hey B., wir haben dich gesehen. Das wäre früher nicht so gewesen. B.B. Kings Bekanntheitsgrad und Erfolg ist natürlich seit langem auf clevere Marketingstrategien zurückzuführen. Auch natürlich. Die Verbindungen von Kings Plattenfirma zu Paramount Pictures und Universal brachten dann auch Nummern mit B.B. King via Kino und Soundtracks unters Volk. Und selbstverständlich nahm auch mal wieder ein weißer Gitarrist eine Platte mit seinen schwarzen Vorbildern auf, Gary Moore diesmal. 1992 war auch B.B. King mit dabei. Mir persönlich gefällt aber eine andere Blues Summit besser, ein Gipfeltreffen, an dem unter anderem Buddy Guy, Albert Collins und Elmo Thomas teilnahmen. 1993 war das. Well, well, well. She shook me, shook me, shook me. Yeah, she shook me. All night long, all night long. All night long. You know the woman. She shook me, shook me. All night long, all night long, all night long. Now, B, she shook me. Go ahead, tell me about it, John. She's like a hurricane, hurricane. You know the woman, she shook me. Like a hurricane, hurricane, shake the ground. You shook me, baby. You shook me all night long. You shook me, baby. You shook me all night long. You kept on shaking me, baby, till you messed up my happy home. My happy home, my happy home. Woman broke up. My happy home, my happy home. Now, now, you broke up. My only home, my only home, my wife and child. Mm-hmm. just like a hurricane, just like a hurricane. You move me, baby, just like a hurricane, like a hurricane. You know you move me, baby, just like an earthquake on the land, on the land. She done made me love her, and now I can't be satisfied. You. Sometimes you, I wonder where you do. What's gonna happen to my poor wife? You. She done made me love you, and now I can't be satisfied. Shook me. My voice could shake the ground. God knows. That feel good. How about that? Look, woman, I ain't gonna let you hurt me no more. I ain't gonna let you hurt me. You ain't hurt me no more. You ain't gonna hurt me. Hide me. I hear you, John. Zweimal B.B. King in den 90er Jahren. Zunächst zusammen mit John Lee Hooker, You Shook Me, eine alte Nummer von Willie Dixon und J.B. Lenoir. Das Stück ist von B.B. Kings 93er CD Blues Summit. Und danach die Nummer Many Miles Traveled. Sie wurde 1991 von dem ehemaligen Living Color-Gitarristen Vernon Reid produziert. Ich finde, B.B. King kann da mit dem Drive der jungen Kollegen lässig mithalten. Die musikalische Geburtstagsparty zu B.B. Kings 70. ist fast zu Ende. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt ist aber nochmal Zeit für etwas mehr B.B. King Live. Ein Mitschnitt vom 10. November 1990 aus dem Apollo in Harlem. B.B. King zusammen mit einer Big Band, in der unter anderem Jazzgrößen wie Harry Sweets Edison Trompete, Ray Brown Bass und Kenny Burrell Gitarre mitspielten. Viel Spaß noch mit B.B. King und Co. All Over Again. To get me back. She said, because it's all over now, baby. Hey, baby. And you can bet on that.